Gut, dann an der Stelle denke ich an Mo abgeben, der uns etwas zu globalen Protesten und überhaupt bezogen auf die Kommerzialisierung von Bildung, also auch ein Thema, was wir hier auch zum Teil gehört haben, Kommerzialisierung sämtlicher Lebenslagen, was erzählen wird, oder? Ja, so ist es. Erstmal hallo von mir. Zunächst werde ich auf Neuigkeiten aus Quebec eingehen. Wie viele von euch vielleicht wissen, sind ja dort schon Studierende seit Monaten im Streik gegen Studiengebühren, seit Februar, um genau zu sein. Und später kam auch noch ein neues Gesetzesbündel hinzu, das Gesetz 78, welches den Streik unterdrücken sollte. Und das hat aber die Proteste nochmal besonders entfacht. In den letzten Wochen wurde von der Regierung in Quebec eine Zwangspause an den Hochschulen und Junior Colleges verordnet. Und in dieser Woche wurden die Tore jetzt wieder eröffnet und sofort am ersten Tag Vollversammlungen in allen Colleges einberufen, an denen jeweils Tausende auch teilnahmen. Das Ergebnis: auf 8 der Vollversammlungen wurde sich dafür entschieden, den Streik vorerst auszusetzen und somit das Semester erstmal fortzuführen. Studierende an 2 Colleges haben abgestimmt, den Streik fortzusetzen, und an diesen Einrichtungen werden sie sich zu einer weiteren Vollversammlung jetzt, also morgen, am Freitag, also morgen, einfinden, um zu entscheiden, wie sie weiter mit der Situation umgehen. Und es wäre aber ein Fehler, jetzt zu meinen, dass das jetzt so das Ende wäre der Protestbewegung, denn aus dem Streik selber hat sich eigentlich eine sehr umfassende soziale Bewegung entwickelt in Quebec. Und im September sind jetzt erstmal Wahlen, die werden jetzt erstmal abgewartet, Wahlen in der gesamten Provinz. Und davon hängt es dann ab, wie sich die Bewegung dann auch weiterentwickelt. Ja, das war es erstmal zu Quebec. Weiter geht's mit Sri Lanka. Dort sind Dozierende schon seit mehreren Wochen im Streik und sie organisieren auch Demos und Kundgebungen, vereinzelt auch mit Studierenden zusammen. Man muss wissen, die Bewegung dort ist nicht stark ausgeprägt und aktuell wird sie halt überwiegend von den Dozierenden getragen. Der letzte Aktionstag war gestern und das war der 15. Die Aktionen richten sich gegen die zunehmende Kommerzialisierung von Bildung sowie für eine grundsätzliche öffentliche Ausfinanzierung der Hochschulen. Und dieses Ziel spiegelt sich auch in der Forderung wider, dass mindestens 6% des Bruttoinlandsprodukts in die Bildung investiert werden sollen. Außerdem geht es ihnen um die Freiheit für Forschung und Lehre. Das heißt, ohne Vorgaben marktwirtschaftlicher und staatlicher Akteure. Ich finde, es bleibt auf jeden Fall spannend, auch dort die weitere Entwicklung zu beobachten. Und auch Aktive in Sri Lanka diskutieren aktuell, sich am Global Education Strike einzubringen. So, jetzt machen wir erstmal eine kleine Pause und dann gibt es noch ein paar weitere News. Genau, jetzt gibt es 8 in Thinko von Chinese Man. Ja, da sind wir wieder. Ich war eben dabei, schon News über News zu berichten aus der Welt. Und dort setze ich jetzt auch wieder an. Weiter geht's mit Ohio, USA. Dort fand vom 10. bis 14. August der National Student Power Convergence statt. Oder das? Da versammelten sich 250 Studierende aus dem ganzen Land, aus den ganzen USA. Es fanden diverse Workshops und Diskussionsrunden statt. Ziel war es, Aktive auf Landesebene zusammenzuführen, was in den USA aufgrund einfach der Größe eher selten vorkommt. Und außerdem war auch das Ziel, eventuell ein landesweites Netzwerk zu initiieren. Unter anderem fand auch eine Podiumsdiskussion mit Aktiven aus Quebec, Puerto Rico und Mexiko statt. Und am Ende wurde eine Presseerklärung veröffentlicht, in der Gruppen und Aktive in den USA dazu aufgerufen werden, sich auf lokaler Ebene zu organisieren und global im Rahmen des Global Education Strike gemeinsam zu agieren. Mal sehen, was sich daraus noch entwickelt. Degam in Indien. Bauern griffen die neue Raksha Shakti University in Degam an, weil diese auf einem Stück Land gebaut wurde, das früher von den Bauern als Weidefläche genutzt wurde. Dabei entstand erheblicher Sachschaden. Bei genauerer Betrachtung lässt sich feststellen, dass diese Hochschule primär dem Staat dazu dient, Nachwuchskräfte für seine Repressionsorgane auszubilden. Ich finde, diese Hochschule hat wenig mit Bildung zu tun und ich wünsche den Bauern viel Erfolg. Melbourne, Australien. Letzten Montag, am 13.08., besetzten hunderte Studierende an der La Trobe, ich weiß nicht, wie man es richtig ausspricht, aber ich sage einfach mal La Trobe Universität, die Gebäude des Fachbereichs für Gesellschaftswissenschaften. Die Aktion richtete sich gegen angekündigte Kürzungen, die die Entlassung von fast 50 Stellen und Abschaffung mehrerer Veranstaltungen zur Folge hätten. Polizeikräfte versammelten sich dann auf dem Campus. Es kam an dem Gebäude etwas zu Rangeleien, aber die Studierenden verließen wenige Stunden später das Gebäude wieder und es wurde niemand verhaftet. Noch während der Besetzung beschlossen die Anwesenden am 22. August, mit noch mehr Leuten ein weiteres Gebäude auf dem Campus zu besetzen und dieses dann noch mindestens eine Nacht durchzuhalten. Ja, das waren erstmal die News auf globaler Ebene. Weiter geht es dann gleich mit News aus Deutschland. Ja, als kurze Unterbrechung, ich habe am vorhin angekündigt, dass wir einen weiteren englischen Podcast produziert haben. Den möchten wir wieder als Video dann veröffentlichen auf YouTube oder anderen Plattformen. Wir haben ihn jetzt dabei als Audiodatei und die würden wir euch auch gerne vorstellen. Und das Ganze hört sich dann folgendermaßen an. In Germany, we all talk like this. I need something more. More than a pill or a pipe or a poem. I need the hard stuff. It's time to get ready. Education. Welcome to our second podcast of Reducation in English. We are Justina, Yannick and Mo. Reducation is a project of autonomous education activists in Marburg. In this broadcast, we want to introduce to you the call to action for the global education strike on October 18th and from November 14th until November the 21st this year. Furthermore, we want to talk about the topic of repression and give some recent examples. In addition, we will focus on the latest protests in Chile and Morocco in the struggle for free education. But first, we will introduce the call to action, which was drafted by education activists worldwide through the International Student Movement Platform. We are calling for a global education strike. It is the first time that an education strike is being coordinated worldwide. We will unite in solidarity because no matter where we live, we face the same struggle against national state and profit-driven interests and their hold on education. Increasing tuition fees, budget cuts, outsourcing, school closures, as well as other phenomena are linked to an increasing commercialization and privatization of education. Only by uniting globally will we be able to overcome these and enable free emancipatory education for all. We are all struggling against cuts in education. Most of us are drowning in student debt. The increasing pressure to perform just makes us sick, and the restriction on education and ever-increasing tuition fees, among other barriers, make us angry. Everyone must have access to education, no matter their monetary or social status. We have had enough of the pressure to measure everything, even the unmeasurable. We are sick and tired of competitiveness being the only criteria dictating everything. It is about time that we do something about this together, united. We are all people affected by the increasing commodification and commercialization of education. This is vividly portrayed by the symptoms affecting us, such as schools and universities being de-democratized and the further implementation of more hierarchical structures. The education market and competition between institutions is being facilitated by governments around the world, which are increasingly privatizing education, healthcare, and all other social needs. In June 2012 alone, we recorded 45 protests in more than 40 cities in connection with the struggle for free emancipatory education. Governments have chronically underfunded the institutions, often using the current economic crisis as a pretext. They promote solutions such as rankings encouraging competition, closing schools that underperform, increasing student enrollment without increasing faculty, staff, and student resources, outsourcing everything that can be outsourced, promoting elite institutions. All these solutions are steps towards an increasing commodification and privatization of education, which also has negative impacts on the conditions for teaching and learning. The education market and national states require that profits take priority over developing the capabilities for emancipatory thinking. Both need obeying citizens, consumers, and cheap labor, not emancipated individuals living self-determined lives. We are being mechanized to function as cogs in a capitalist machine. We are socialized to compete with our fellows on every level. Our creativity, our energy, and our free spirits are actively being crushed by the educational institution. The education system within capitalism consists mainly of training factories, which are supposed to produce human capital for the exploitation on the labor market, as well as knowledge to be commodified. Point out these links and interrupt this mode of production, we herewith call for the closing down of educational institutions worldwide during the global education strike. Fight back! Join in the global education strike! All justice begins with knowledge. Stand with us as one this October and November, and the whole world will hear our call to reclaim education. For more details on the global education strike, check out the website of the International Student Movement Platform, www.ism-global.net. Let's talk about something we all hate, repression. Whenever people begin to threaten interest of national states, for example by effectively resisting particular policies or reclaiming public space, then they are usually affected by state repression. This also applies to students, teachers, parents and workers, but especially students, in the struggle against the increasing commercialization of education and for free emancipatory education. Here are just a few recent examples. Chile. The Hinzpeter Law. If implemented, the public order control law would set up harsher penalties, up to 3 years in prison, for anyone charged with occupying hospitals, schools, and other public institutions. Quebec, Law 78. Protests are riding a political high that is sparking growing international attention, while the government is mobilizing for a serious pushback in mid-August via Law 78. Police forces plan to open college and university campuses on strike across Quebec by force if students, professors and supporters move to protest the controversial legislation on site. Aziz Chaudhry, a professor in the Department of Integrated Studies in Education at McGill University, commented this saying, "At times when governments face a crisis of legitimacy, the state will often resort to repression." Turkey. University students have the democratic right to demand a free education, but are being silenced by a politicized judiciary that has invoked anti-terror laws against them, the Progressive Lawyers Association said recently in a press statement, adding that some 500 students are currently under arrest in Turkey, with 87 students under arrest in Istanbul alone. Austria, paragraph 278b, also known as the anti-terrorism paragraph. Four student activists were initially charged with participating in act of terrorism after allegedly burning two trash bins in June 2010. They were detained for weeks. In July 2012, they were discharged. But this isn't over just yet. It is important to know that in 2010, a wave of occupations at universities across Austria and beyond was just about to fade out. More details on the cases in Austria you can find on fightrepression2010.org. Repression has many faces. That's why we stand united against repression worldwide. Let's get to our last part of this podcast, a small selection of news updates. As the struggle for freely accessible education and against state repression continues, tens of thousands took to the streets in various cities across Chile on August 8th. Riot police used water cannons and tear gas to break up a demonstration in Santiago, the capital of Chile. As mentioned before, a new law is being proposed that would threaten people who occupy schools, universities or other public buildings with 3 years of arrest, the so-called Hinzpeter law. The city government of Santiago had banned the students from flooding the streets of the capital. Therefore, state repression was even worse than usual on that day. At the end of the day, dozens of people were arrested and injured. Also, three buses were burned. Among others, protesters say that change will only come when the private sector is regulated and education is no longer a for-profit business. On August 6th, thousands of students staged sit-ins and rallies in around 20 cities across Morocco to protest for fundamental changes within the education system. Among others, the protests were directed against the increasing commercialization of education as well as for a free access to education. The actions were organized by a newly founded student union for changes in the education system called Union des étudiants pour le changement du système éducatif, or something like that. In mid-August, colleges and universities will reopen across Quebec. Students are preparing to continue the strike, while state forces threaten to violently crush any picket lines. The world will be watching. That's all for now. It's been nice talking to you. Talking. Okay. It's been nice talking to me. Genau, wirklich einfach das dranhängen. Das klingt so scheiße. Willst du sagen, that's all? Ja, das war unser englischer Podcast. Jetzt gibt's erst nochmal ein Lied, und zwar Gegengewicht von Dude und Fab. Ja, willkommen zurück zu Reducation. Jetzt haben wir noch einige News zu unseren Klimazonen. Genau, das sind eigentlich überwiegend Termine. Unter anderem findet da zum Beispiel das Campus Camp vom 7. bis 9. September in Kassel statt. Das wird überwiegend von Leuten aus Asten organisiert in Hessen. Dort finden unter anderem Workshops statt, zum Beispiel zum CHE-Ranking, zu Sexismus und Homophobie, zu Simon Brommer. Das, wenn ich mich recht entsinne, war ein Undercover-Polizist, der in Heidelberg enttarnt wurde, der sich in die Antifa-Szene sowie in die hochschulpolitische Szene da agiert hat. Ein weiteres Thema ist die Zivilklausel oder auch Repression wird ein Thema sein. Aber das ist bestimmt auch noch nicht alles, das ist erstmal nur so der Vorgeschmack. Außerdem wird das Campus Camp als ein Vernetzungstreffen fungieren, unter anderem zu den Themen Wohnraumsituation, Freiräume an der Hochschule und in der Gesellschaft, Studiengebührenproteste in Niedersachsen und Bayern. Der kritische Wissenschaftskongress wird dort auch vorbereitet werden. Der soll in Marburg dann stattfinden, vom 16. bis 18. November, also schon etwas, worauf wir uns freuen können. Der Kongress findet unter dem Titel "Gebt uns Geld und lasst uns in Ruhe" statt, zur Kritik der unternehmerischen Hochschule. Ja, das war es dann erstmal zum Campus Camp vom 7. bis 9. September in Kassel. Außerdem wird ein bundesweites Vernetzungstreffen vorbereitet. Gestern haben sich diesbezüglich diverse Aktive während einer Telefonkonferenz darauf geeinigt, zu diesem bundesweiten Treffen einzuladen. Das findet an der Uni Regensburg statt, vom 21. bis 23. September. Dort wird es vor allem über die Koordination von Protesten gegen Studiengebühren in Niedersachsen und Bayern gehen. Der Sinn ist aber auch, sich bundesweit für den Global Education Strike zu vernetzen und eventuell Aktionen zu koordinieren. Mal sehen, was sich aus dem Treffen entwickelt. In Sachsen wird aktuell übrigens darüber diskutiert, wieder Langzeitstudiengebühren einzuführen. Das Thema ist also noch lange nicht vom Tisch. Und es wird immer wieder Kräfte geben, die sich dafür einsetzen werden, die Studiengebühren auch in Hessen wieder einzuführen. Und wie wir alle wissen, sind Studiengebühren ja auch nicht das einzige Problem im Bildungssystem. Entdemokratisierung, Stichwort Hochschulrat, Zugangsbeschränkung, Stichwort NCs, Kürzung, Stichwort Hochschulpakt, Streichung von Tutorien, krankmachender Leistungsdruck. Das sind alles Phänomene, die wir auch nur zu gut in Marburg kennen. Um zu diskutieren, was wir dagegen tun können und inwiefern du und ich uns auch in Marburg im Rahmen des Global Education Strike einbringen wollen, und können. Das wird Thema bei einem offenen Plenum am 10. September um 14.30 Uhr im Aster sein. Alle, die die Schnauze voll haben vom derzeitigen Bildungssystem und sich vorstellen können, auch hier vor Ort etwas gegen diese Zustände zu tun, sind herzlich eingeladen, am 10. September um 14.30 Uhr im Aster dazuzukommen. Der Aster befindet sich gleich neben der Mensa Ehrenring und das Treffen wird auch noch auf der Freedom Homepage, Freedom, das steht für Free Education Movement Marburg, angekündigt werden und die Homepage lautet www.freedom.net, also freedumm.net. Genau, und dort wird in den nächsten Tagen das Treffen noch angekündigt werden. Falls ihr euch auch früher schon bezüglich des Global Education Strike informieren wollt oder einfach Fragen habt, auch zu den News, die hier heute verlesen wurden, dann könnt ihr euch auch gerne schon früher melden, einfach unter internationale-vernetzung@aster-marburg.de. Genau, das ist die E-Mail-Adresse vom Referat für internationale Vernetzung des Aster, internationale-vernetzung@aster-.de. Nee, was? @aster-marburg.de, genau. Genau, und vielleicht noch die Veranstaltung von vorhin, die jetzt kommenden Dienstag im Café Amelie in Gießen stattfindet um 19 Uhr und die Straße lautet Waldtorstraße 17 und aussteigen müsst ihr in diesen Oswaldsgarten, wenn ihr mit dem Zug anreist. Ja, ich hätte noch zwei ganz lokale Ankündigungen und zwar ist am Sonntag im Trauma, im Kino vom Trauma, eine Infoveranstaltung zur Demonstration in Rostock zum Gedenken an das Pogrom in Rostock. Genau, und es gibt erst eine Infoveranstaltung und anschließend einen Film. Die Infoveranstaltung fängt um 19 Uhr an, der Film um 20 Uhr. Der Film heißt The Truth Lies in Rostock. Und die eigentliche Demo dann, die ist am 25. August um 14 Uhr in Rostock-Lichtenhagen am S-Bahnhof Lütten-Klein. Weiter gibt es dann in Marburg vom 27. bis zum 30. August eine Marburger Woche zum Internationalen Antikriegstag. Da wird es eine Ausstellung mit Bildern aus Bagdad geben, von einem Kriegsberichterstatter. Am Montag, den 27. August um 17 Uhr, ist die Eröffnung. Und dann wird das die restlichen Tage von 9 bis 16 Uhr, werden die Bilder sichtbar sein, besuchbar sein. Und am Dienstag um 18 Uhr redet dann dieser Mensch, dieser Journalist, der die Bilder gemacht hat, gibt einen kleinen Vortrag. Und am Tag drauf, am Mittwoch um 19 Uhr, gibt es im historischen Rathaussaal eine Podiumsdiskussion zum Thema Wie halten es die Parteien mit Krieg und Frieden? Weiteres, wenn das zu schnell war, einfach auf die Aster-Homepage gehen. Das ist aster-marburg.de. Dann noch eine kleine Ankündigung. Und zwar zeigt das Referat für Homosexualität, Kultur und Wissenschaft des Aster-Marburgs den Film Männer al dente um 20 Uhr im Kapitol. Und zwar am 29.08. Das Ganze ist eine Auftaktveranstaltung für den ersten Christopher Street Day in Gießen, der dann am 1.09. stattfindet. Während die Menschen in der Kabine flüstern, würde ich sagen, verabschieden wir uns. Noch eine kurze Sache. Der Film Männer al dente ist kostenfrei. Genau, das habe ich vergessen. Der kostet nichts und den kann man sich da anschauen im Kapitol in Marburg. Dann würde ich sagen, tschüss und wahrscheinlich erst bis November. Jetzt ist erstmal Sommerpause und ja. Genau. Tschüss auch von mir. Jo. Und tschüss. Zum Abschied noch was Kleines, Nettes.